Hebrews. Und schlag einmal hin zum Hebräerbrief. Let's pray. Und lass uns beten. Father in heaven, thank you for your word. Vater im Himmel, danke für dein Wort. That is quick and powerful. Das einfach lebendig ist und mächtig. It's alive. Es lebt. It separates our soul from our spirit. Es trennt Geist von Seele. Thank you for the Holy Spirit. Danke für den Heiligen Geist. That speaks to our hearts. Der zu den Herzen spricht. Bless these words in Jesus' name. Und segne diese Worte in Jesu Namen. Amen. Amen. Turn to Hebrews chapter 9 first. Schlag da mal hin zu Hebräer Kapitel 9. And I want to show you something on the Leinwand, on the screen. Und ich möchte euch etwas hier auf der Leinwand zeigen. It's been traditionally believed that Jesus died on Friday. Also die Tradition glaubt, dass Jesus am Freitag gestorben sei. If we look at this, the Passion Week here, wenn wir uns aber hier einmal diese Aufzeichnung der Passionswoche anschauen, the Hebrews day starts at 6 o'clock in the evening. Der hebräische Tag beginnt um 6 Uhr am Abend. And it ends 6 o'clock the next day, but und er endet um 6 Uhr am dann früh. And we're 6 hours later. Und wir haben aber eine Zeitverschiebung jetzt um 6 Stunden mit unserem Kalender, mit unseren Tagen. Tradition says that Jesus died on Friday. Die Tradition sagt immer, ja, Jesus ist am Freitag gestorben. The problem with that is that Matthew chapter 12 verse 40, Jesus prophesied that he would be in the grave 3 days and 3 nights. Aber das Problem, was wir dann haben, ist, dass Jesus in Matthäus 12 vers 40 prophezeite, dass er 3 Tage und 3 Nächte im Grab verbringen würde. Wie geht das? People have attacked Christianity because they say, well, it's so inconsistent. Die Christen sind angegriffen worden, weil because if he died on Friday, he was only in the grave 2 days and 1 2 nights and 1 day. Und wenn er am Freitag verstorben wäre, dann war er eigentlich nur 2 Nächte im Grab und einen Tag. Now we know that the Jewish leaders wanted him crucified quickly before the Sabbath. Und wir wissen auch aus der Schrift, dass die jüdische Führung eigentlich wollte, dass er sehr schnell gekreuzigt wird vor dem Sabbat. So they had this trial through the night. Also wird er in der Nacht verhört. To make sure he could be crucified the day before the Sabbath. Und auch gerichtet, damit man sicherstellen kann, dass er noch vor dem Sabbat hingerichtet wird. That's how we come up with the traditional he died on Friday. Und so kommen wir zu der Tradition, dass er am Freitag gestorben sein sollte. But there was a feast on Thursday. Aber es gibt da einen Festtag am Donnerstag. The feast of unleavened bread. Das Fest der ungesäuerten Brote. And feasts are equally a Sabbath. Und auch bei diesen Festen gibt es genauso eben einen Sabbat. Just as the weekly Sabbath is. Und der wird genauso gehalten wie die wöchentlichen Sabbate. They're yearly Sabbaths. Aber sie sind jetzt ein jährlicher Sabbat. So if they were actually speaking of the unleavened, the feast of the unleavened bread Sabbath and not the Saturday Sabbath. Wenn also der Sabbat, von dem da die Rede ist, der ungesäuerten Brote ist und nicht der am Freitag, Samstag stattfindet, then Jesus would exactly be in the grave 3 days and 3 nights. Dann könnten wir es also mit diesem Kalender genau so berechnen, dass er 3 Tage und 3 Nächte im Grab war. You can pop that into Google and you'll get a lot of good stuff on it. Und wenn das zum Beispiel im Google auch eingibt, dann bekommt ihr dafür sehr viele Informationen. Jesus died on Friday. Wenn ihr das eintippt, starb Jesus am Freitag oder starb Jesus am Mittwoch? Just put that, Jesus died on Wednesday. Also wenn ihr das im Englischen eintippt, dann bekommt ihr die Information. Let's go to Hebrews chapter 9. Gehen wir zum Hebräer Kapitel 9. Tonight we're going to talk about the most powerful warning to the believer probably in the scriptures. Und heute Abend werden wir uns beschäftigen mit eigentlich der mächtigsten Warnung, die gegenüber Gläubigen ausgesprochen wird in der Schrift. It's such a fearful warning that many scholars don't even believe it's addressed to believers. Es ist eine Warnung, die so furchteinflößend ist, dass also viele Schriftgelehrte gar nicht glauben, dass sich überhaupt an Gläubige richten könnte. And they'll say it's actually addressed to people who were supposedly Christians, but it could never be addressed to believers. Und so sagen sie und legen sie so aus, naja, das ist gerichtet an Leute, die so vorgeben, Christen zu sein, aber es ist ja nicht wirklich tatsächlich an Gläubige gerichtet. Aber wir werden das einmal aufbauen. Wir werden beginnen in Kapitel 9. Chapter 9 has some of the most powerful verses in the Bible regarding the sacrifice of Christ. In Kapitel 9 finden wir einige der mächtigsten Verse in Bezug auf das Opfer Jesu Christi. We can start in verse 13. Wir können beginnen mit Vers 13. If the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkling those who have been defiled sanctify for the cleansing of the flesh. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God? Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Euer Gewissen reinigen von toten Werken, mit der dem lebendigen Gott dient. And this is important tonight, the cleansing of the conscience. Und das ist heute Abend einfach ganz wichtig, die Reinigung des Gewissens. Let's go to verse 22. Vers 22. According to the law, one may almost say all things are cleansed with blood. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Therefore it was necessary for the copies of things in the heavens to be cleansed with these. Es ist nun nötig, dass die Abbilder der himmlischen Dinge hierdurch gereinigt werden. But the heavenly things themselves with better sacrifices than these. Die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. For Christ did not enter a holy place made with hands. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum. Speaking of the temple. Damit ist der Tempel gemeint. Or the tabernacle. Oder auch die Stiftshütte zuvor. A mere copy of the true one. Ein Gegenbild oder ein Abbild des wahren Heiligtums. But into heaven itself. Sondern in den Himmel selbst. Now to appear in the presence of God for us. Um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Nor was it that he should offer himself often. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern. As the high priest enters the holy place year by year with blood that's not his own. Wie der Hohepriester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Otherwise Jesus would have needed to suffer often since the foundation of the world. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. But now once at the consummation of the ages, jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter, Jesus has been manifested to put away sin by the sacrifice of himself. So ist er, das heißt Jesus, offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Verse 28. Vers 28. So Christ also, having been offered once to bear the sins of many. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, shall appear a second time for salvation without reference to sin to those who eagerly await him. Zum zweiten Mal, ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. He died once and for all. Er ist ein für alle Mal gestorben. He was the high priest. Er war der Hohepriester. Not a Levite. Nicht ein Levit, but after another order, aber nach einer anderen Priesterordnung, after the order of someone called Melchizedek, nach der Priesterordnung eines anderen, des Melchizedeks, which is a whole other message. Und das ist nochmal eine ganz andere Botschaft. But Jesus went into the holy place, the real holy place, aber Jesus in das Allerheiligste gefahren, where God the Father is and dwells, wo Gott der Vater existiert und dort, wo er wohnt. He presented the blood. Und er hat dort vor ihm das sein eigenes Blut präsentiert. On our behalf, um unsertwillen. So that we could have access to God as our Father. Auf dass wir freien Zugang genießen können, jetzt zu Gott, unserem Vater. Any time of the day, anywhere, zu jeder Zeit des Tages und überall, wo wir uns befinden. And in any condition we find ourselves. Und auch unter allen Umständen, in denen wir uns wiederfinden. Now go to chapter 10. Kapitel 10. It says in verse 1, the law was just a shadow. In Vers 1 heißt es, dass das Gesetz nur ein Schatten war. It just spoke of unseen realities. Es sprach einfach von unsichtbaren Realitäten. Verse 4, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Es ist unmöglich, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnimmt. Go to verse 10. Vers 10. By this we have been sanctified through the offering of the body of Jesus once for all. In diesem sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Verse 14. Vers 14. For by one offering he has, denn mit einem Opfer, he has perfected for all time those who are sanctified. Hat er die für immer vollkommen gemacht, die geheiligt werden. This one sacrifice, dieses eine Opfer, the Passion Week, die Passionswoche, this is why he came into Jerusalem on Palm Sunday. Das ist der Grund, warum er in Jerusalem einzog am Palmsonntag. And they said, Hosanna, Hosanna. Und sie ihm zuriefen, Hosanna, Hosanna. And he came riding on a young donkey. Und er zog da ein und er ritt auf einem am Eselsfüllen. Which is virtually impossible. Was eigentlich unmöglich ist. But his very presence, aber seine Gegenwart brings peace even to a wild donkey. Bringt sogar Frieden, selbst in diesen wilden Esel hinein. And the presence of God comes into Jerusalem. Und so zieht die Gegenwart Gottes nach Jerusalem hinein. And just a few days later, they cry, crucify him, crucify him. Aber nur ein paar Tage später schreien sie und rufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. But it was God's plan. Aber es geschah nach Gottes Plan. Because he was the Lamb of God. Da er ja das Lamm Gottes war. And he had one purpose, to offer himself up for the sins of all mankind. Und er hatte nur eine Absicht, sich selbst zu opfern für die Sünde der gesamten Menschheit. Now we look at verse 19 of chapter 10. Kapitel 10, Vers 19. Since therefore, da wir nun, Brüder, brethren, we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus. Wir nun Freimütigkeit haben, durch das Blut Jesu einzutreten in das Heiligtum. That means that we can be in the presence of God the Father anywhere, anytime, in any condition. Das bedeutet, dass wir in die Gegenwart des Vaters treten können, zu jeder Zeit, überall, wo wir uns befinden und ganz egal, wie es uns geht. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. Anytime. Zu jeder Zeit. Anywhere. Überall. Verse 20. By a new and living way which he inaugurated for us through the veil, that is his flesh, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg und durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. And since we have a great high priest over the house of God, und einen großen Priester über das Haus Gottes. Here is a good verse. Hier kommt ein super Vers. Let us draw near. So lasst uns hinzutreten. Now the whole book is about people falling away. Das ganze Buch der Hebräer geht praktisch um Menschen, die irgendwie abfallen. Over and over there's warnings of people who are departing from the living God. Immer und immer wieder gibt's da Warnung an Menschen, die von einem lebendigen Gott abfallen. And these are, many of them are real Christians, authentic Christians. Und viele von ihnen sind ganz echte Christen. Who depart from God. Die von Gott einfach abweichen. But it says, let us draw near with a sincere heart. Und da heißt es aber, lass uns hinzutreten mit einem reinen Herzen. It's the word true. Ein wahrhaftiges Herz. Or an authentic heart. Ein authentisches Herz. That means you are who you are before God. Du bist, wer du bist. We don't play this religious game with him. Wir spielen mit ihm nicht diese religiösen Spiele. We're not thinking something in our heart and saying other words to God. Wir spielen nicht irgendwelche, oder wir sagen nicht Dinge in unserem Herzen, aber andere zum Herrn. We are searching deep within ourselves and we are telling God exactly how we feel. Wir erforschen uns einfach tief in unserem Herzen und dann sagen wir einfach genauso, wie wir uns fühlen, zu Gott. We have confidence because of the blood of Christ. Denn wir haben ja Zuversicht wegen dem Blut Christi. Lord, I feel so far from you. Herr, irgendwie fühle ich mich so fern von dir. I feel like you don't exist. Ich denke, du existierst gar nicht. I feel like you don't care. Du kümmerst dich gar nicht um mich. I feel like I just want to do my own thing in my life and forget about you. Ich denke, am liebsten würde ich meine eigenen Sachen hier machen und einfach dich vergessen. But then why am I talking to you? Warum rede ich mit dir? I just want to pour my heart. This is mein where Herz I'm at. This is where I'm at. Hier stehe ich gerade. On top of that, I feel so proud and Oh, und dann bin ich so stolz. And then so self-righteous at times, and manchmal so selbstgerecht. So dirty, and then und dann so wieder so dreckig. Strange and ganz so seltsam. How could you even want to talk with me? Wie kannst du überhaupt mit mir reden? And we strive as best we can to be as authentic as we can before the living God. Und wir streben danach, so gut es für uns irgendwie möglich ist, dass wir so authentisch sind, wie es nur irgendwie geht vor and Gott. We catch ourselves. Und dann ertappen wir uns immer wieder. You know, just telling garbage to God. Dass wir Gott einfach nur Mist erzählen. Oh Lord, I Herr, love you. Ich liebe dich. I just lied. Meine Lüge. I don't know if I love you. Ich weiß es ja gar nicht. I'm afraid of you. Eigentlich habe ich vor dir Angst. But I'll serve you. Aber ich diene dir. That was a lie. I don't want to serve you. Ach, das war eine Lüge. Ich möchte nicht dienen. Why do I keep lying to you? I just keep die ganze Zeit an. I don't want to use the word. I can't even use that word because that'd be a sin. Also ich kann dieses Wort gar nicht. Das wäre Sünde. Why do I do this? How could you take me? Wie kannst du mich überhaupt annehmen? Everything I say is just more religious blank ass. I'm just like talking nonsense. Ich rede hier nur Mist. Help me to be authentic. Search my heart. Hilf mir, authentisch zu sein. Untersuche mein Herz. How come I'm so like religious? Warum bin ich so religiös? Come with an authentic heart. Komm mit einem authentischen Herzen. In full assurance of faith. Besprengt. Vers 22. Vers 22. So lass uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. That's one word, full assurance. In voller Gewissheit. It's complete assurance of faith. In voller Gewissheit des Glaubens. Da ist es. Having our heart sprinkled from an evil conscience. Die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. We'll come back to this in a moment. Da kommen wir gleich drauf zurück. And our bodies washed with pure water. Und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. You could say that our lives. Wir können sagen, unser Leben. Are cleansed with the washing of the word. Unser Leben werden gereinigt mit dem Wasserbad des Wortes. Everything about us, our whole being. Unser ganzes Sein, unser Lebensstil. As we receive the word, we just get cleansed. Wenn wir das Wort empfangen, er wird gereinigt. Now watch. Let's start to take off verse 23. Jetzt starten wir, Vers 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. For he who promised is faithful. Denn treu ist der, der die Verheißung gegeben hat. And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Und lasst uns aufeinander Acht haben, uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Not forsaking our assembling together. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. As is the habit of some. Wie es bei einigen Sitte ist. If it was the habit of all of us, wenn das die Angewohnheit von allen von uns wäre, there would be no testimony of Christ in this world. Dann gäbe es überhaupt kein Zeugnis mehr von Christus in der Welt. It'd be the Jehovah's Witnesses and the Muslims and the Buddhists. Da gibt es Zeugen Jehovas und die Buddhisten, da But die Moslems. The Christians are these secret people who all stay home because they're so spiritual. Aber die Christen, das sind alles diese Geheimleute, die alle zu Hause bleiben, weil sie sind because so geistlich. They have an omnipresent God. Sie haben einen allgegenwärtigen Gott. And they all have God themselves and they just all stay home. Und so haben sie alle für sich Gott und so bleiben sie zu Hause. But he says, don't forsake the assembling of yourselves together. Da sagt er aber, bitte versäumt das Zusammenkommen nicht. But encourage one another and all the more as you see the day approaching. Sondern ermuntert einander und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Now here's the warning. Hier kommt die Warnung. For if we go on sinning willfully, denn wenn wir mutwillig sündigen, after receiving the knowledge of the truth, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, there no longer remains a sacrifice for sins, bleibt kein Schlachtopfer für die Sünden übrig, but a certain terrifying expectation of judgment, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts, and the fury of a fire which will consume the adversaries, und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy. Hat jemand das Gesetz Mose verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit. On the testimony of two or three witnesses. Auf zwei oder drei Zeugen hin. And here is the verse tonight. Jetzt kommt der Vers heute. How much more severe punishment do you think he will deserve who has trampled underfoot the Son of God? Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten. And has regarded as unclean the blood of the covenant. Und das Blut des Bundes. It's not talking about an unbeliever. Es spricht da nicht über einen Ungläubigen. It's talking about the blood of the covenant he has with God. Das Blut des Bundes, den er mit Gott hat. Look at this, by which he was sanctified. Durch das er geheiligt wurde. And has insulted the Spirit of grace. Für gemein geachtet hat und den Geist der Gnade geschmäht hat. For we know him who said, denn wir kennen den, der gesagt hat, vengeance is mine. Mein ist die Rache. I will repay. Ich will vergelten. And again, the Lord will judge his people. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Now this applies also to the nation of Israel. Und das lässt sich auch anwenden auf die Nation Israel. As his people. Als sein Volk. I want to show you something on the Leinwand, on the screen. Ich möchte euch jetzt etwas zeigen hier auf der Leinwand. This is a picture of Jerusalem. Gleich seht ihr ein Bild von Jerusalem. This is a painting from 1850 of Jerusalem. Das ist ein Bild, ein Gemälde, 1850 gemalt. Es zeigt Jerusalem. It was prophesied by Jesus in Matthew 24. Und es zeigt die Prophezeiung, die Matthäus ausgesprochen hat, Jesus Matthäus 24. Said that not one stone upon another would be left in the temple. Jesus spricht da aus, dass nicht ein Stein auf dem anderen im Tempel bleiben wird. He prophesied again in Luke 21. Er hat es noch einmal prophezeit in Lukas 21. When you see the armies of the Romans come, wenn ihr die römischen Armeen kommen seht, then flee. Dann flieht. But they didn't listen to Jesus and they all went into Jerusalem. Aber sie haben auf Jesus nicht gehört und so haben sich in Jerusalem eingeschlossen. And four Roman legions surrounded the city. Aber vier römische Legionen haben Jerusalem umzingelt. And in this verse it says, how much more severe punishment do you think this person will deserve? Und in diesem Vers heißt, wie viel schlimmere Strafe meint ihr, wird der verdienen? Who tramples underfoot the blood of the covenant. Der den Sohn Gottes mit Füßen tritt. These were the covenant people. Das war das Volk des Bundes. Their Messiah came. Da kam ihr Messias. And they rejected the Messiah. Und sie haben ihn abgelehnt. From the leadership. Das war die Führung. Right through most of the people. Bis hinab an die einfachen Leute. And the severity of this judgment is unbelievable. Und die Strenge und Schärfe dieses Gerichts ist einfach unfassbar. This started in April. Es begann im April. Year 70, and the Romans were letting people go into the city for the Passover festival. Und die Römer ließen es zu, dass die Menschen einfach in die Stadt hineinzogen, um ihr Passafest zu feiern. And didn't let them out. Aber sie ließen sie nicht mehr raus. 1,200,000 people were slaughtered in the city. 1,200,000 Menschen wurden in dieser Stadt abgeschlachtet. Most of them Hebrews. Die meisten von ihnen waren Hebräer. The Romans were so angry at the resistance. Die Römer waren so zornig gegen den Widerstand, den sie leisteten. There was absolutely no mercy. Dass sie überhaupt keine Barmherzigkeit they zeigten. They slaughtered every living thing they could see. Alles, was sich da bewegt haben, haben sie einfach abgeschlachtet. People were so terrified they were when the temple caught on fire. People were running into the flames in the temple rather than be taken captive. Die Leute waren so völlig verschreckt und voller Angst, dass Leute in den Tempel hineingerannt sind, der da brannte, und sich dort umgebracht haben, eher als dass sie in die Römer fallen wollten. The Romans cut down every tree within 16 kilometers of the city. In einem Umkreis von 15, 16 Kilometern haben die Römer sämtliche Bäume abgeholzt. They said if someone had visited the city before, they would not recognize it. Also, es gibt Leute, die sagen, wenn jemand zuvor die Stadt besucht hätte und danach gesehen hätte, er hätte sie nicht mehr wiedererkannt. The Romans were starving the people inside. Die Römer haben die Leute innen drin ausgehungert. The rebels took all the food from the civilians. Die Rebellen, sie haben all die Nahrung den Zivilisten weggenommen. Mothers were eating their children. Die Mütter, sie aßen ihre Kinder. It was a horror. It was, if you can look it up and read about it, you will be horrified. Wenn ihr euch das anschaut und darüber nachlest, ist einfach absolut schrecklich. This also applies to us. Aber es lässt sich auch auf uns anwenden. And I want to show you how. Und ich möchte euch zeigen, wie. Now the key word here is in verse 26. Der Schlüsselvers ist in Vers 26. It's this word willfully. Und das ist das Wort im Deutschen in Elberfelder mutwillig. But it actually is not the word willfully. Aber es ist eigentlich nicht so sehr jetzt mutwillig. It's the word willingly. Sondern vorsätzlich. It's a big difference. Das ist ein Unterschied. Now, if I have a car, wenn ich ein Auto habe and I scratch another car, und dann mache ich einen Kratzer in der Beule in ein anderes Auto, accidentally. Dann ist es ja eher ein Unfall. But there could be a time where I do it willingly. Und es kann natürlich auch irgendwo in Situationen kommen, wo ich es mit Absicht mache. Because this guy always takes two parking spaces. Vielleicht gar mutwillig, weil die Person, die nimmt immer zwei Parkplätze this time ein. I'm gonna scratch his car on purpose. Und diesmal mache ich es mit Absicht. Because he gets me angry. Weil er mich sorgen and macht. I do it willfully. Und dann mache ich es einfach mit Absicht. And then the police come and they arrest me or something and then I say, you know what? Look, I'm sorry. I just was. You always take two parking spaces. Also vielleicht kommt die Polizei, sie ertappt mich dabei, ich werde gefangen genommen und dann verhört und sage ich, naja, schau mal, immer zwei Parkplätze, die du einnimmst. I'm sorry, but I just got so angry. Das hat mich so wütend gemacht. Also es tut mir leid. That's willfully. Das ist voller Absicht. But willingly is another step. Aber bösartig, mit vollem Mutwillen. This is an evil conscience. Das ist noch etwas anderes. Das willingly böse Gewissen. Means I do it from the heart. Diese böse Wille, böswillig, bedeutet, dass ich es vom Herzen mache. And there's no repentance. Aber es gibt überhaupt keine Reue dabei. I do it from the heart. Ich mache es vom Herzen. The same word is used in 1 Peter chapter 5 verse 2. Das gleiche Wort wird im 1. Petrus Kapitel 5 Vers 2 verwendet. Peter said to the elders, look, be an elder, but don't be an elder because you have to. Da wird drüber gesprochen, sei ein Ältester, aber nicht deswegen, weil es müsstet. Do it willingly. Macht es bereitwillig. That means do it from the heart. Macht es vom Herzen. Now watch this whole process because it's so important. Also schaut mal, was für ein Prozess sich entwickelt, denn der ist so wichtig. I have seen more Christians, denn ich habe mehr Christen, who have been on fire, gesehen, die einmal voll brennend für Jesus waren, die aber jetzt mit dem Herrn nicht mehr wandeln. I've seen preachers, ich habe Prediger gesehen, who end up, I don't even want to mention how they end up. Ich möchte also gar nicht erwähnen, wie sie dann schließlich enden. I had a favorite preacher on the radio one time. Es gab einen Lieblingsprediger, der sprach immer im Radio. I was 19 years old. Damals war ich noch 19 Jahre alt. He was just a great preacher. Und das war ein großartiger Prediger. He became an alcoholic. Er wurde zum Alkoholiker. And then he shot himself. Und hat sich selbst erschossen. He's like this fantastic preacher. Er war dieser fantastische Prediger. This is talking about believers. Das hier spricht über Gläubige. And there's a process here that any one of us can fall into. Und das ist so ein Prozess, in den jeder eigentlich von uns auch hineinfallen kann. And the key is this word willingly. Und der Schlüssel ist eben dieser Punkt, diese Bereitwilligkeit. An evil conscience. In dem Fall eine Böswilligkeit, ein übles Gewissen. Hebräer Kapitel 3, Vers 12 und 13. Beware lest any of you depart from the living God. Seht zu, Brüder, dass sich etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Ungläubigen sei. Through an evil, unbelieving heart. Ein böses Herz des Unglaubens im Abfall vom lebendigen Gott. About the deceitfulness of sin. Und dann im nächsten Vers spricht es von der Verhärtung durch den Betrug der Sünde. And this is how the process works. Und so funktioniert dieser Prozess. Sin is very deceitful. Die Sünde ist sehr betrügerisch. First of all, it's extremely pleasurable. Zunächst einmal, es macht ein extremes right? Vergnügen. It's just so much fun to live in sin. It's just das so ist doch Spaß. Macht doch so viel Spaß. Yeah, it's wonderful to take somebody else's money that they worked for and now it's mine. Also es macht doch Spaß, Geld wegzunehmen. Hat jemand anders gehört, aber jetzt ist es meins. It's wonderful. Ist doch super. Lust is wonderful, right? It's so pleasurable. Lust, auch super. Macht so viel Spaß. Irresponsible pleasure, no commitment, just take what you want. Und verantwortlich, nimm dir einfach was du willst. Like so, it's just so good, right? It's sin. It's just doch so gut, oder? Yeah, I mean, nein, es ist Sünde. You want something, take it. Willst du etwas? Nimm es dir. It belongs to someone else, who cares? Gehört jemand anders? Wen kümmert's? Because the only thing that matters is me. Alles, worum es sich hier dreht, bin ich. Even bitterness is so pleasurable, isn't it? Auch Bitterkeit. Isn't it so much fun just to hate somebody? Macht es so viel Spaß, jemanden zu hassen? And you find out that they didn't really do it and you're disappointed, like, oh, you didn't do that? Oh, dann hast du herausgefunden, dass die Person das gar nicht war. I can't be mad anymore. Jetzt kann ich gar nicht mehr wütend und zornig auf dich sein. I was having so much fun hating you. Das hat mir doch so viel Spaß bereitet, dich zu hassen. Sin. Sünde. And it's so subtle. Und ist so unterschwellig, so subtil. And it's so deceitful. Und so trügerisch. Because you begin to believe, denn du fängst an zu glauben, that it's you, dass du das bist. And you can't live without it. Und du kannst nicht mehr ohne dem leben. And you enter then into this process. Und dann trittst du ein in diesen Prozess. You had this authentic faith in the Lord. Du hattest diesen authentischen Glauben in den Herrn. You are a believer sanctified by the blood. Du bist ein Gläubiger, geheiligt durch das Blut. And you become careless. Und plötzlich wirst du aber einfach so sorglos, and you unbekümmert. Let things in your life. Und lässt Dinge in dein Leben hinein. And in the beginning you repent about it. Am Anfang bereust du es noch. And you say, God, I'm so sorry. I just repent. Gott, this is wrong. Oh, das tut mir so leid. This is ich wrong. Weiß, das ist schlecht. This das ist wrong. Verkehrt und auch das. And about after 300 times you get tired of saying, 300 Malen, dann hast du es satt und denkst, Lord, have mercy. Herr, then you begin to justify it. Aber irgendwie fängst du dann an, das zu rechtfertigen selbst. Why am I feeling bad? This is actually not so bad. Also warum fühle ich mich so schlecht? Ich meine, eigentlich ist doch nicht so schlecht, I mean, what's oder? Wrong with immorality? Was ist da verkehrt bei Unmoral? I mean, Solomon had 900 wives, didn't he? Salomo hat doch 900 Frauen. I mean, how many wives did David have? Wie viele Frauen hat David? You know, I mean, I'm not that bad. So schlecht bin ich doch nicht. This is an evil conscience. Und das ist ein übles Gewissen. This is how this process starts. Und so beginnt es. And the end of it is misery. Und das Ende davon ist ein armseliger Jammer. Because I begin to defend, weil ich anfange, etwas zu verteidigen. Sin. Ich verteidige nämlich die Sünde. I begin to defend that which God says is wrong. Ich fange an, das zu verteidigen, was verkehrt ist, was and falsch ist. And Gott a sagt stand es. Against God and against His word. Und damit richte ich mich ja gegen Gott selbst und gegen sein Wort. And then I start to say things. Well, I don't agree with everything the Bible says anyway, so. Und dann fange ich an, da einfach zu reden und zu sagen, ja, naja, mit der Bibel, da muss man ja nicht unbedingt übereinstimmen. We begin to lose authenticity before God. Und plötzlich verlieren wir diese Authentizität vor Gott. Because we don't have full confidence that we can keep coming to God because of the blood of Jesus. Weil wir nicht mehr diese volle Zuversicht haben, dass wir nach wie vor einfach immer zu Gott kommen können, auf Grundlage des Blutes Jesu. And you know what happens when we keep coming? Und wisst ihr, was geschieht, wenn wir aber doch weiterhin zu ihm kommen? We get humbled and humbled and humbled. Dann werden wir immer und immer und immer and mehr demütiger. And you say, God, how many times today did I come to you already? Herr, wie oft bin ich jetzt heute zu dir gekommen? Can I come one more time? Kann ich noch einmal kommen? And God says 70 times 7. Gott sagt, nicht 77 mal 7. You just keep coming, son. You just keep coming. Komm einfach, komm. Just keep coming. Komm zu mir. Komm. I love you. Just keep coming. Ich liebe dich. Komm. And you know what happens? We keep coming. We keep coming. Wisst ihr, was passiert? We just keep coming. Auch. Wir kommen auch. Wir and kommen the Lord auch. Says, und der Herr sagt, now, I want you to be like that to people. Ich möchte, dass du dies auch anderen so weitergibst. And suddenly we become transformed into his image by coming into his presence. Und plötzlich werden wir verwandelt in sein Ebenbild, da wir ja immer wieder in seine Gegenwart kommen müssen. And then suddenly we forget how strange we were. Plötzlich vergessen wir, wie seltsam wir waren. God just does something and suddenly we begin to lose the appetite we had for sin. Und plötzlich hat Gott etwas gemacht und wir verlieren diesen Appetit der Sünde gegenüber. And then we begin to live clean. Plötzlich leben wir rein. And then we realize that living clean is the most wonderful way to live. Und dann erkennen wir, dass eben rein zu leben eigentlich die wunderbarste Art und Weise ist, wie man leben kann. Then the devil comes in and dann schleicht sich wieder der Teufel hinein. We have a bad day and some temptations come and haben einen schlechten Tag. Und dann kommen so die Versuchen da hinein. We're a little bit weird again. Und plötzlich sind wir wieder so ganz seltsam. And we think to ourselves, und wir denken uns, the most wonderful way to live is clean before God. Das ist doch die wunderbarste Art und Weise, wie wir leben können, wenn wir doch rein leben. God, restore me. Gott, du das irgendwie wiederherstellen in mir. What is this inside of me? Was ist das da in mir? I feel so far, I feel so weird. Ich habe so den Eindruck, ich bin so weit weg von dir. I'm coming to you in full assurance. Ich komme doch zu dir in voller Zuversicht. That if I open myself up, dass wenn ich mich nur einfach dir gegenüber öffne, you will only heal me. Dann das Einzige, was du tust, mich zu heilen. And not condemn me. Nicht mich zu verdammen. But these people, aber diese Leute, they willingly, sie waren da mit einem Böswillen that dabei. Means that from the heart they begin to embrace, von ihrem bösen Herzen fingen sie an, Dinge zu umarmen. Immorality, Unzucht, Pornografie, Drunkenness, Betrunkenheit, lying, stealing, Lügen, Stehlen, Unthankfulness, Undankbarkeit, bitterness, Bitterkeit, Klagen, jealousy, Eifersucht. We begin to embrace these things and defend them. Wir fangen an, diese Dinge zu umarmen und sie dann zu verteidigen. Self-righteousness. Selbstgerechtigkeit. And we begin to depart from the living God. Und so fallen wir immer weiter ab von dem lebendigen Gott. And when someone talks to us, we defend it. Und wenn jemand zu uns spricht, wir verteidigen uns dann. Look, I'm a believer 18 years. Don't even talk to me about this. I know the scripture. Ich bin doch seit 18 Jahren schon gläubig. Sprich doch nicht mit mir. Ich kenne die Schrift. And there's nothing you can do. Und du kannst nichts mehr tun. Because repentance is the key to maintaining authentic relation with God. Denn eine echte Buße ist ja der Schlüssel dazu, dass uns diese authentische Beziehung zu Gott erhalten bleibt. We never have to fear going to God. Wir brauchen das nicht fürchten, zu Gott zu gehen. You don't have to be, afraid. Du brauchst keine Angst haben. God, I like this sin. Gott, ich liebe diese Sünde. I'm a bitter person and somehow I think I like it. Und irgendwie denke ich, ich brauche das, ich mag das. Am I weird? Bin ich nicht irgendwie ein bisschen verrückt hier? Aber ich möchte ehrlich sein. Can you do something for me? Kannst du etwas für mich tun? Can you touch me? Kannst du mich anrühren? This is the privilege that we have. Und das ist unser Vorrecht. And unless we exercise ourselves in this privilege, es ist denn, dass wir uns in diesem Privileg einfach üben, eventually we'll begin to justify, wird das schließlich dazu führen, dass wir stattdessen uns rechtfertigen, the things that are wrong, und die Dinge einfach rechtfertigen, die verkehrt and we'll sind. Begin to isolate ourselves from the Lord, und so isolieren wir uns weg vom Herrn. And we trample the blood of Christ. Und dann treten wir das Blut Christi unter den Füßen. And we despise the Spirit of Grace. Und wir verachten den Geist der Gnade. Because we say it's not enough. Weil wir damit hier ausdrücken, es ist nicht genug. It's just not enough. Es reicht nicht. I'm sorry. It's too much. I don't want to talk to you, God, anymore. Es ist mir zu viel. Ich möchte mit dir nicht mehr reden. I'm just gonna kind of just go my way, okay? Ich werde jetzt einfach hier meinen Weg gehen. Das ist okay mit dir, ja? And the misery that will follow us. Und die Armseligkeit und der Jammer, der uns folgen wird. Not because God sends it after us. Nicht weil Gott das uns einfach hinterher schickt. It's just the consequence of our way. Denn es ist vielmehr einfach die natürliche Konsequenz des Weges, den wir eingeschlagen haben. So jetzt heute Abend, wenn wir das Abendmahl einnehmen, ask yourself, frag dich before the Lord, vor dem Herrn, is there something in my life that I defend? Gibt es etwas in meinem Leben, was ich verteidige? And I'm just afraid to say, God, und ich habe einfach irgendwie Angst, da vor Gott zu sagen, I'm gonna open my hand, ich werde meine Hand öffnen, and don't condemn me. Bitte verdamm mich nicht. This is who I am. I'm so sorry. Das ist, wer ich bin. Es tut mir leid. Do you hate me? Hast du mich jetzt? I'm so sorry, I'm so afraid. Ich habe solche Angst. Es tut mir leid. Das bin ich. I'm afraid. Ich habe Angst. Please help me. Hilf mir. And God helps us. Und Gott hilft uns. And the blood cleanses us. Und das Blut reinigt uns von diesem bösen Gewissen. Remember, it cleanses the conscience. Erinnert euch daran, es reinigt ja das Gewissen. And suddenly we're free again. Und plötzlich sind wir wieder frei in the presence of God. In der Gegenwart Gottes.